Die Tiefflieger. Ein bedenkliches Phänomen, das sich am Arbeitsmarkt mehr und mehr auszubreiten scheint, ist auch dies, dass man heute von seinem Arbeitgeber deutlich schneller aussortiert wird als früher. Zum Beispiel, wenn man krank wird. Natürlich, es gibt Arbeitsschutzgesetze, die eigentlich verhindern müssten, dass jemand aufgrund von Krankheit seinen Job gekündigt bekommt. Eigentlich. Denn faktisch gibt es Firmen, die am deutschen Arbeitsmarkt agieren und sich an solche Gesetze nicht halten. Sie argumentieren, sie müssten das nicht, weil sie keine deutschen Firmen seien. Die Fluggesellschaft Ryanair ist das wahrscheinlich bekannteste Beispiel dafür. Marco Witterling zum Beispiel, der Ryanair-Pilot vom Anfang dieses Buches, erzählte dies, dass die Billig-Airline von ihm und seinen Kollegen in den Cockpits erwartete, sich zu erklären, wenn sie krank würden. Es reichte nicht, in seine Krankmeldung einzutragen, man habe eine Grippe, sagte er. Das wurde immer genau hinterfragt. Einige seiner Kollegen seien zu sogenannten Sick-Meetings in die Firmenzentrale in Dublin geladen worden. Dort seien dann Gespräche geführt worden, in denen sich die Piloten hatten rechtfertigen müssen. Wenn man sich zum Beispiel ein Gelenk verletzt hatte, das Knie verdreht, dann musste man dort vormachen, wie ein Schauspieler, wie genau das passiert ist. Manchen, sagt Witterling, sei auch gesagt worden, das glaube ich Ihnen nicht, dass das wirklich so passiert ist. Damit aber noch nicht genug. Kollegen seien in solchen Meetings auch schon vorgehalten worden, sie schadeten der Firma, wenn sie sich krank melden. Und so etwas führt dann dazu, dass Kollegen sich nicht krank melden, sondern auch fliegen, wenn es ihnen überhaupt nicht gut geht. So wie er selbst, der im Cockpit das Ohrensausen erlebte. Das Perverse an solchen Arbeitsverträgen ist, dass sie die Verantwortung für die Sicherheit der Passagiere, die eigentlich bei den Arbeitgebern liegen müsste, ein gutes Stück weit auf die Piloten verschieben. Das sagt auch Witterling. Auf der einen Seite muss man unterscheiden, dass man niemals krank fliegt, um die Flugsicherheit nicht zu gefährden. Auf der anderen Seite herrscht aber dieser psychische Druck. Ryanair ist in Europa Marktführer für Billigflüge. Und wahrscheinlich ist das Unternehmen wegen genau solchen Geschäftsgebaren dazu geworden. Indem es an der Fürsorge für seine Mitarbeiter sparte. Noch schlimmer als den Piloten erging es dort in den vergangenen Jahren offenbar den Co-Piloten, denn sie verdienen noch weniger Geld. Es heißt in der Branche, manche von ihnen sparten sich bei Auslandsflügen mit Übernachtung aufgrund von Geldmangel das Hotelzimmer und schliefen stattdessen im günstigsten Fall bei den Bekannten auf dem Sofa und schlimmstenfalls schon mal auf einer Pritsche irgendwo im Flughafen. Und das andere nur dank Zweitjob auf einen Verdienst kommen, mit dem sie eine Familie über Wasser halten können, zum Beispiel als Thekenkraft bei Starbucks im Flughafengebäude. In den vergangenen Monaten ist der Druck auf Ryanair gestiegen. Die Piloten haben sich nun besser organisiert und werden als Verhandlungsgegner zumindest ernster genommen. Zuletzt zeigte Ryanair sogar Bereitschaft, ihnen bessere Arbeitsbedingungen zu verschaffen. Das heißt aber nicht, dass Ryanair sich jetzt zum vorbildlichen Arbeitgeber wandeln würde, ganz und gar nicht. Denn noch viel mieser als für die Piloten und die Co-Piloten sind die Beschäftigungsbedingungen für die rund 1000 Flugbegleiter, die nach Schätzungen der Gewerkschaft UFO derzeit in Deutschland für die Airline arbeiten sollen. Ryanair selbst kommentiert diese Schätzung nicht. Sie haben teils enorme Probleme mit ihrem Einkommen, ihr Leben zu finanzieren. Zum Beispiel der Italiener Enrico Ursi, über dessen Anstellungsverhältnisse ich 2017 gemeinsam mit dem ZDF-Magazin Frontal 21 berichtete. Ursi war damals im deutschen Baden-Baden stationiert. Er erzählte uns von einer Begebenheit in seinem Leben, bei der ihm klar wurde, dass es so nicht mehr weitergehen konnte. Die Szene spielte sich Ende 2017 in der Stadtsparkasse Baden-Baden ab. Der Mitdreißiger, Vater von zwei kleinen Kindern, saß erwartungsvoll dem Bankberater gegenüber. Er wollte die Konditionen für einen Kleinkredit besprechen. Die Familie brauchte dringend Ersatz für ihre alte Einbauküche. Der Berater aber eröffnete ihm lapidar, einen Kredit gäbe es für ihn nicht, nicht genügend Sicherheiten, da kein geregeltes Einkommen in Deutschland. Basta. »Wie kann das sein?«, fragte er sich. Er lebte und arbeitete in Süddeutschland, in Vollzeit, fest angestellt und somit eigentlich kreditwürdig. Sogar in seinem Arbeitsvertrag stand als Dienstort Baden-Baden. Das Problem aber war, dass er für seinen Arbeitgeber Ryanair offiziell gar nicht in Deutschland arbeitete, sondern in Irland. Die Flugbegleiter besteigen zwar von hier aus die Flugzeuge der Billig-Airline, doch ihre Arbeitsverträge sagten etwas anderes aus, nämlich dass sie in Irland tätig seien, weil sie in der Luft arbeiteten, in irischen Flugzeugen. Auch Ursi unterschrieb so einen Vertrag. Er musste ein Konto in Irland eröffnen, auf das Ryanair sein Gehalt überwies. Ein ziemlich karges Gehalt übrigens. In seinem Vertrag stand ein Jahresgehalt von 10.900 Euro, in dem Überstunden und Sonn- und Feiertagsarbeit schon abgegolten waren. Inklusive Zulagen kam er monatlich im Schnitt auf gerade mal 1.200 Euro. Im Gegensatz zu Flugbegleitern etwa bei Eurowings, die laut Gewerkschaftsschätzung inklusive aller Zulagen um die 2.000 Euro im Monat verdienen, kam er nur über die Runden, indem er durch Bordverkäufe sein Gehalt aufbesserte. Generell gilt, wer Flugbegleiter bei Ryanair ist, muss sich nicht nur mit den Sicherheitsregeln an Bord gut auskennen, sondern auch Verkaufstalent haben. Denn das Unternehmen verlangt von seinem Bordpersonal strikte Mindestumsätze. Wie aus einem Brief hervorgeht, den Ryanair seinen Mitarbeitern am Standort London Stansted im Mai 2017 geschickt hat, sollen diese den Passagieren an Bord möglichst viele Sandwiches, Getränke, Parfum und ähnliches verkaufen. Wer nicht liefert, bekommt Ärger. Bitte denken Sie daran, dass jeder von Ihnen jeden Tag Folgendes verkaufen muss, hieß es in dem Schreiben. Ein Parfum, ein frisches Essen, ein weiterer frischer Artikel und rubbellose 8 Stück pro Crewmitglied. Die Verkaufszahlen, heißt es weiter, würden streng überwacht. Mitarbeiter, die diese nicht erreichen, müssten sich erklären. Und wer auf Dauer nicht liefere, müsse mit weiteren Maßnahmen rechnen. Unterschrieben war der Brief von der Leiterin des Standorts Stansted. Enrico Ursi erzählte uns, dass sein unklarer Status, das Leben mit wenig Geld in Deutschland, aber angestellt in Irland, seiner Familie und ihm immer wieder handfeste Probleme verursacht habe. Es hat zum Beispiel Monate gebraucht und viele Nerven gekostet, bis wir für unsere Kinder Kindergeld bekommen haben. Das war aber längst nicht das einzige Problem. Da er und seine Kollegen offiziell in Irland arbeiteten, galt für sie, zumindest nach Ryanairs Sichtweise, irisches Arbeitsrecht. So konnten die Angestellten ohne Angabe von Gründen jederzeit gekündigt werden. Dazu mussten sie sich bereit erklären, jederzeit in unbezahlten Zwangsurlaub geschickt zu werden. In § 23 von Ursis Arbeitsvertrag hieß es auf Englisch: Um Zweifel zu vermeiden, Sie sind während der zwangsgemäßen unbezahlten Abwesenheit zu keinerlei Zahlung durch die Firma berechtigt. Genau wie bei den Piloten müssen auch die Ryanair-Flugbegleiter dem Unternehmen gegenüber offenlegen, unter welchen Krankheiten sie denn genau leiden. Enrico Ursi passierte genau dies. Er musste während unserer Recherche zu einem solchen Sick-Meeting nach Dublin. Für ihn war die Reise eine Strapaze. Seine Frau, ebenfalls Flugbegleiterin beim Billigflieger, musste einen teuren Babysitter organisieren, weil Enrico fast 2 Tage unterwegs war. Von seinem Standort Baden-Baden aus musste er jeweils über Italien fliegen. Ein weiteres Detail, das bei den Beschäftigten Druck erzeugt: Um bei Ryanair Flugbegleiter werden zu können, muss man erst einmal 3.000 Euro investieren. So viel Geld kostet der verpflichtende Workshop. Bei Ursi etwa fand er in einer ehemaligen Kaserne am Flughafen Frankfurt-Hahn statt. Innerhalb weniger Wochen wird man zum Flugbegleiter geschult. All das führt dazu, dass diese Jobs bei Ryanair nicht die beliebtesten sind. Fast das gesamte Kabinenpersonal, heißt es bei der Gewerkschaft UFO, stamme aus Süd- oder Südosteuropa. Viele Ungelernte aus diesen Ländern hoffen durch die Investition auf ein besseres Leben. 2.000 von den 3.000 Euro an Ausbildungskosten können Sie beim Personaldienstleister Crewlink als Kredit aufnehmen. Dieses Geld müssen Sie dann, wie aus Ursis Gehaltsabrechnungen hervorgeht, von Ihrem Jahresgehalt abstottern. Das wiederum bindet die Flugbegleiter erst einmal an ihre Jobs. Spätestens nach der Investition in die Ausbildung also haben die Flugbegleiter keine andere Wahl, als sich mit den fragwürdigen Beschäftigungsbedingungen erst einmal abzufinden. Nach der Veröffentlichung unserer Berichte kündigte das Unternehmen Ursi seinen Arbeitsvertrag mit der Begründung, dass er sich durch die Gespräche mit uns illoyal dem Unternehmen gegenüber verhalten habe. Er sagte, es sei für ihn in Ordnung, er hatte schon damit gerechnet. Auf lange Sicht bei Ryanair weiterzuarbeiten, sagte er, hätte für ihn und seine Familie ohnehin nicht funktioniert. Solche Arbeitsverträge, irisches Arbeitsrecht, das für Angestellte in Deutschland gilt, sind nicht nur moralisch höchst fragwürdig. Sie sind sogar rechtlich sehr problematisch. Das bestätigt mir der bekannte Arbeitsrechtler Peter Schüren, Professor an der Universität Münster. Die Rechtslage ist eindeutig, sagt er. Wer dauerhaft in Deutschland arbeitet, für den kann kein ausländisches Arbeitsrecht im Arbeitsvertrag vereinbart werden, das den zwingenden Arbeitnehmerschutz nach deutschem Recht unterläuft. Das ist europäisches Recht. Er sagt auch, im Streitfall wären die deutschen Arbeitsgerichte zuständig, denn dies habe der Europäische Gerichtshof, der EuGH, 2017 zu solchen Ryanair-Arbeitsverträgen in Belgien entschieden. Der eigentliche Skandal aber ist der: Obwohl die deutschen Behörden und sogar die Bundesregierung von diesen Anstellungsverhältnissen wissen, geht bisher keine Behörde dagegen vor. Dabei ist das noch nicht alles.